das ist doch nur der Alkoholfehl. Panik in Kraftwerk, Stadion über den grünen Gärtenberg. Chaos und Zentral, doch nicht Entwicklung leer, doch die Lage ist wohl keine Ehre, Stadt voll. Nach dem Mannmal kommt dieser Shadowplatz. Doch die Front, die hat sie satt. Keine Chance im neuen Babylon. Erzittere vor dem Aufschrei der Nation. Chaos und Zentral, doch nicht Entwicklung leer, doch die Lage ist wohl keine Ehre, Stadt.